Kreuzeder und die Kellnerin. Kriminalhörspiel von Jörg Graser. Komposition Martin Eichberg. Wir haben etliche ungelöste Mordfälle hier in der Gegend. Aber ich kann nicht erkennen, dass Kriminalrat Kreuzeder besondere Aktivitäten entwickelt, um diese Fälle aufzuklären. Schon als Kommissar hat seine Aufklärungsquote in den letzten Jahren gegen Null tendiert. Aber seit er zum Kriminalrat befördert worden ist und das Morddezernat in Passau leitet, sitzt er fast nur noch im Wirtshaus herum. Ich kann ihn verstehen. Ihm hängt seine Arbeit zum Hals heraus. Sowohl die Leichen als auch die Mörder gehen ihm auf die Nerven. Trotzdem kann ich sein Verhalten nicht gutheißen. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn einigermaßen kenne, soweit das bei ihm überhaupt möglich ist. Im Prinzip ist er ja undurchschaubar. Aber ich kenne seine Leberwerte und wie sie zustande gekommen sind. Schließlich musste ich ihn ja mal auf seine Diensttauglichkeit hin untersuchen. Ich bin Psychologin im PSD, also dem polizeilichen sozialen Dienst. Meine Aufgabe ist es, grob gesagt, zu verhindern, dass Polizeibeamte ausrasten. Das Problem dabei ist, und dafür ist der Kriminalrat Kreuzeder geradezu exemplarisch, dass es den Polizisten umso besser geht, je mehr sie sich vor den Unannehmlichkeiten, die ihr Dienst mit sich bringt, drücken. Also seit der Kreuzeder geradezu systematisch die Begegnung mit den Abgründen der menschlichen Existenz meidet, fühlt er sich pudelwohl. Das ist aber keine gute Voraussetzung, um ein Morddezernat zu leiten. In diesem Jahr hat es einen einzigen Fall gegeben, in dem er so richtig aktiv geworden ist. Im Grunde war das gar nicht zu vermeiden, denn er war Augenzeuge. Das ist nämlich in seinem Stammlokal passiert, im Grauen Raben. Und das Opfer war der Wirt. An diesem Abend hatten dort alle, einschließlich des Opfers, einen Rausch. Das entschuldigt aber nichts. Und wenn Sie mich fragen, dann war Kreuzeder an dieser Tat, also dass es so weit gekommen ist, nicht gänzlich unbeteiligt. Es ist ja inzwischen hinlänglich bekannt, dass besonders fähige Polizeibeamte schon durch ihre Nähe zum Verbrechen stets in Gefahr sind, selber zum Verbrecher zu werden. Also wenn Sie mal nach Moskau kommen, dann hüten Sie sich vor Polizisten, steigen Sie bloß in kein Polizeiauto ein. Gut, nun ist Passau natürlich nicht Moskau, aber immerhin in Ostbayern. Doch, ich will Ihnen den Fall Murlinger von Anfang an erzählen. Quasi in der Entstehung. Also, etwa 3 Wochen vor der Bluttat war Kreuzeder wie so oft der letzte Gast im Grauen Raben. Im Fernseher ist er 6-Kanal gelaufen, aber er ist eingeschlafen gewesen. Sein Schädel ist auf dem Tisch gelegen, neben dem halbvollen Bierglas und dem leeren Schnapsglas. Herr Kreuzeder. Herr Kreuzeder. Was? Sie schauen ja gar nicht. Wieso? Da, das ist extra für Sie. Was soll ich denn damit? Sind Sie da nicht mehr interessiert in dem Bereich? Ich sehe, wenn die Anne Will sich ausziehen, der da, das macht die nicht. Das, trotz des Namens, Anne Will nicht. Auf meine Mist ist es nicht gewachsen. Der Wirt hat es gesagt, dass ich diese Sendung anmachen soll. Dass Sie eine Freude haben. Der Kreuzeder ist ein einsamer Mann, hat er gesagt. Woher will denn der das wissen? Ja, weil Sie doch praktisch jeden Tag da herinhocken. Er hat es natürlich ein bisschen anders gesagt. So. Der Kreuzeder ist eine arme Sau, hat er gesagt, schalte ihm einen Wichskanal ein. So ist er nämlich, der Wirt. Auch zu mir ist er so. Also Romantiker ist er keiner. Nein, wirklich nicht. Sind Sie denn romantisch veranlagt, wenn ich fragen darf? Ja, ursprünglich schon, aber das ist lang her. Seit ich im Morddezernat tätig bin, bin ich eher misstrauisch. Ich auch. Auch als Kellnerin macht man nämlich seine Erfahrungen. Geh, bring uns mal nur ein Bier. Und einen Obstler. Haben Sie denn überhaupt niemand daheim, der ab und zu auf Sie wartet? Meine Frau ist schon vor Jahren mit einem Schwerbehinderten durchbrennt. Na, schön dumm. Der Herbert hat bei seiner Liebeserklärung richtig geweint, hat's gesagt. Und um dich ist immer so eine Mauer. Das wird furchtbar mit den beiden, da wette ich. Glaubst du? Irgendwann hört der auf zu heulen und dann ist er nur noch schwer behindert. Das kann gar nicht gut gehen. Und mir ist das wurscht. Jetzt frage ich Sie mal was als Polizist. Weil Sie kennen sich doch aus in Rechtsfragen, oder? Ja, mehr oder weniger. Aber das muss unter uns bleiben. Na, sowieso. Es geht um das, ob der Wirt das darf. Was? Na ja, dass ich ihm zu Willen bin. Was heißt das? Oder sie mit Gewalt belästigt? Nein, nicht direkt. Er sagt halt, dass es ein Nachteil für ihn ist, wenn mich immer noch beschäftigt, wirtschaftlich gesehen. Weil eine Tschechin, die kostet höchstens die Hälfte. Ich bin ein teures Hobby und eigentlich ein Unsinn. So sagt er das. Und dass ich praktisch vollen Einsatz bringen muss. Das ist normal. Damit meint er aber sein Hosentürl. Ich habe ihm gesagt, das ist doch deine Frau. Für was hast denn die? Zum Bügeln, sagt er. Als ob er jemals ein gebügeltes Hemd angehabt hätte. Ich habe den noch nie in einem gebügelten Hemd gesehen. Schenken Sie mir nur ein Schnaps allein. Gern. Also, um was geht's jetzt? Na, ob der das darf, dass er mir sozusagen mit Entlassung droht, wenn ich ihm nicht zu Willen bin. Hat er das? Ja, nicht direkt. Der macht das so, dass das quasi über mir schwebt. Außerdem verlangt er unnatürliche Stellungen. Was für welche? Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen vorführen, aber es läuft auf seine Art Kunstturnen hinaus. Das kommt daher, weil er so dick ist. Der langt auf normalen Wegen nirgends mehr hin. Sagen wir mal so, es ist mühsam, sonst wäre es mir ja wurscht. Also da kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, ich denke, Sie sind Polizist. Also erstens bin ich bei der Mordkommission, aber so weit sind wir noch nicht. Und zweitens ist er der Wirt. Er gehört durchs Wirtshaus. Ja, soll das heißen, dass der das darf? Sind Sie froh, dass Sie überhaupt noch Arbeit haben? Es gibt viele, die haben überhaupt keine Chance mehr. Mehr als Sie ahnen. Ja, der Mann will auf seine Frau nicht mehr zurückgreifen. Und zahlen will er natürlich auch nichts dafür. Aber ich bin jetzt selbst in einem Alter, wo ich auf der Kippe stehe. Ich bin über 40, Herr Kriminalrat. Bald bin ich auch eine, auf die keine mehr zurückgreift. Was dann? Dann kommt es drauf an. Auf was? Auf den Zufall. Ich bin, wie gesagt, von der Mordkommission. Ich kann das alles nur von meiner Warte aus beantworten. Und so weit sind wir, wie gesagt, noch nicht. Aber gesetzt den Fall, dass der Wirt sie ausrangiert, was er früher oder später eh macht, da gibt es viele Möglichkeiten. Das hängt dann davon ab, wie ausweglos ihre persönliche Situation ansonsten ist, wie verzweifelt sie sind, wie viel Wut in ihnen steckt. Das kann man jetzt alles noch nicht sagen. Aber das kommt noch. Was soll das jetzt heißen? Es ist überhaupt nicht gesagt, dass sie sich dann den Wirt verknüpfen. Obwohl er sozusagen der Verursacher ihrer Wut ist. Ich habe mal einen Fall gehabt, da hat ein junger Mann ein Mädel abgeragelt. Das war 17 Jahre alt. Und die hat er überhaupt nicht gekannt. Die hat nicht einmal gewusst, warum. Ich habe ihn dann ganz direkt gefragt, habe ich gesagt, warum hast du dieses Mädel erwürgt? Und wissen Sie, was der gesagt hat? Ja, ich bin immer schon ein bisschen energisch gewesen. Der war völlig ahnungslos. Viele Mörder sind völlig ahnungslos. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ganz einfach. Am Abend davor hat ihm seine Freundin mit einem Schluss gemacht. Weil er zu eifersüchtig war, immer auf einen kurzen Rock geschimpft hat und solche Sachen. Da hat der noch nicht reagiert. Erst am nächsten Tag. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass sie den Wirt abkrageln, wenn er sie ausrangiert, nachdem sie dermaßen gedemütigt worden sind. Das kann ein zufälliger Bekannter sein, der daran glauben muss. Jemand, der noch gerade über den Weg läuft. Ja, wer glauben Sie etwa, dass ich... In mir steckt doch keine Mörderin. Das sagen sie alle. Ich habe schon so oft gehört, diesen Satz, damit kann man mich nicht mehr beeindrucken. Na, sie sind ja betrunken. Ich bin 25 Jahre im Dienst, ob betrunken oder nicht, das spielt für mich schon lange keine Rolle mehr. Zahlen. 7 Bier und 11 Obstler, das macht 48 Euro. Stimmt so, 50. Ich denke nicht, dass ich eine Schweigepflicht verletze, wenn ich all diese Dinge wiedergebe. Denn weder Gerda Bichler, also die Kellnerin, noch Kriminalrat Kreuzeder sind meine Patienten. Was sie mir unabhängig voneinander im Suff erzählt haben, habe ich mir notiert, weil ich glaube, dass es der Wahrheitsfindung dient. Es sind diese Hintergründe, die weder in den Ermittlungsakten stehen, noch vor Gericht zur Sprache gekommen sind. Da ist von einem Verhältnis zwischen der Bichler und dem Kreuzeder nichts erwähnt worden, obwohl sie wenige Wochen vor der Tat bei ihm übernachtet hat. Wie intim die beiden dabei miteinander geworden sind, darüber vertreten sie allerdings unterschiedliche Meinungen. Jedenfalls ist die Bichler in dieser Nacht einfach neben dem Kreuzeder hergetrottet, wie er vom Wirtshaus zu seinem Auto gewankt ist. Der Helmut ist im Bett ein Egoist. Wenn ich auf mein Zimmer gehe, dann taucht er dort irgendwo auf. Dann muss ich ihm zu Willen sein. Er macht kurz einen Prozess mit mir und verzieht sich gleich wieder. Und zwar grußlos. Es ist mir wurscht. Es gibt keine Kavaliere mehr. Überhaupt keine. Wenn Sie ein Kavalier wären, dann täte es mir jetzt Ihre Hilfe anbieten. Ich bin kein Samariter. Es geht nur darum, dass er mal ein leeres Bett vorfindet, wenn er in mein Zimmer kommt. Da, Herr Wetterwind. Wenn Sie nicht so ungepflegt wären, hätten Sie für mich in Frage kommen. Als Alternative meine ich, oder sind Sie auch ein Egoist im Bett? Ich will vor allem meine Ruhe und sonst nichts. Momentan bräuchte ich nämlich ausnahmsweise jemand, der eine freundliche Art hat und gut zu mir ist. Zu jemandem, zu dem ich schon lange vergebens. Ich will jetzt nicht in meinem Zimmer sein, wenn der Helmut kommt. Das ist alles. Und ich hab nur ein Bett und da schlaf ich selber drin. Alles, was ich einem anbieten könnte, dieser Flokati-Teppich. Irgendwann am nächsten Vormittag ist der Kreuzeder dann neben seinem Bett auf dem Flokati-Teppich aufgewacht und hat sich gewundert, dass er keine Hose angehabt hat. Hemd, Jacke, Strümpfe, alles, nur keine Hose. Er hat darüber nachgedacht, was passiert sein könnte. Da hat er aus der Küche das heisere Krächzen eines chronischen Raucherhustens gehört. Er ist rasch in seine Hose gestiegen und hat nachgeschaut. Die Bichler ist in ihrem schwarzen Kellnerinnenkleid mit dem weißen Spitzenkragen, der wie eine Serviette ausschaut, auf einem Stuhl gesessen und hat geraucht. Ach, schon auf. Wie kommen Sie denn daher? Was für eine Frage, was war denn heute Nacht? Was? Na, was schon. Sie haben sich doch an mir betätigt, oder vielleicht nicht? Nicht, dass ich wüsste. Ja, das habe ich doch nicht geträumt. Ich hab gar nicht gewusst, dass Sie da sind. Ja, ist ja weiter nicht tragisch. Gottes Willen. Wenn Sie nach einer Tasse suchen, die sind alle dreckig. Sie müssten mir wieder abspülen. Kaffee ist auch keiner da. Wenn ich Kaffee will, dann gehe ich ins Büro. Da haben wir einen Automaten. Müssten Sie nicht längst im Dienst sein? Nein. Haben Sie Urlaub? Nein. Sie haben doch nicht etwa Schwierigkeiten. Ihre Wohnung ist in einem schlimmen Zustand. Also, das wundert mich schon, dass ein Beamter dermaßen verwahrlosen kann. Sie sind natürlich im höheren Dienst, oder? Haben Sie nicht ein Eid auf den Bundespräsidenten geschworen? Ja. Na also, dann geben Sie sich doch mal einen Ruck und räumen auf. Die Bichler hat ihre Zigarette auf einer Keksdose ausgedrückt und die Kippe zu dem dreckigen Geschirr in den Abguss geschnipst. Bevor sie abgeschwirrt ist, hat sie Kreuzeder noch einen Abschiedskuss verpasst, von dem er behauptet, das sei eine Begegnung mit einem Aschenbecher gewesen. Einen direkten Einblick in die Gemengelage zwischen dem Wirt, der Kellnerin und ihrem Stammgast habe ich anlässlich eines Gesprächstermins mit Kreuzeder gewonnen, den ich ganz bewusst im Wirtshaus angesetzt habe. Wenn es möglich ist, schaue ich mir Polizeibeamte, die ich als gefährdet eingestuft habe, auch in ihrem privaten Umfeld an, um zu sehen, inwieweit es zu ihrer Zerrüttung beiträgt. Bei Kreuzeder war das private Umfeld weitgehend auf dieses heruntergekommene Wirtshaus geschrumpft. Und diese verzweifelte Kellnerin war sein letzter Draht zu irgendeinem Liebesleben. Ja, grüß Gott, Frau Doktor. Grüß Gott, Herr Kriminalrat. Wie geht's Ihnen? Wo haben Sie denn das blaue Auge her? Das war einer Ihrer Kollegen. Der leidet unter einer Beziehungsstörung. Und Sie? Für mich? Für mich ist das mein Beruf. Da haben wir einen ganz schönen Haupt. Also bitte, das sind vorurteilige Psychologen. Da mag was draus sein, aber man darf das auch nicht verallgemeinern. Ich meine nicht die Psychologen generell, ich meine Sie. Sie haben einen Hau. Meinen Sie wirklich? Bitte, das mag schon sein, aber ich stehe ja dazu. Sie machen mir ganz konfus. Brauchen Sie die Karte? Nein, danke, ich will eigentlich bloß was trinken. Bringen Sie mir bitte einen Apfelsaft. Haben wir keine mehr herum. Und was heißt das? Ja, soll ich etwa ihretwegen in den Keller gehen? Wenn Sie den Kasten hochtragen wollen, bitte sehr, ich mach das nicht mehr. Ich hab genug Kästen hochgeschleppt in meinem Leben. Also das ist ja eine eigenartige Kellnerin. Ein armes Luder ist das. Warum ist denn die so aggressiv? Der Wirt drangsaliert. Ich muss es aber nicht an mir auslassen. Ja, außerdem ist er ein bisschen eifersüchtig. Die hat mir als Rettungsanker ins Auge gefasst und will nicht, dass ich da irgendwer in Quere kommt. Ja, ich bestimmt nicht. Ich stecke schon in genügend Beziehungskisten. Ja, und ich spiele aber am Flipautomaten. Früher habe ich mir gehofft, dass ich mit jeder gescheiterten Beziehung wenigstens in meinem Fach weiterkomme, dass ich als Psychologin dazu lerne. Aber es wird alles immer verwickelter und verworrener. Sind Sie nicht verbeamtet? Doch. Da brauchen Sie Ihrem Zustand da gar nichts vertuschen. Dann können Sie ruhig ein bisschen rumspinnen. Meinen Sie? Ja, das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist die Frühpensionierung. Und erfüllt Sie diese Vorstellung mit Schrecken? Eigentlich nicht. Ja, also. Und wie es mit einem Glas Wein, ist das für Sie eine schreckliche Vorstellung? So gesehen, natürlich nicht. Gerda, ich bringe uns der Frau Doktor bitte einen Dienstwein, am besten einen grünen Veltliner. Und mir auch gleich. Von mir aus. Um was geht's eigentlich? Dreht es sich wieder mal um meine Diensttauglichkeit? Mehr oder weniger. Und? Ich vermute, dass Sie wahnsinnig sind. Aha. Das Problem ist nur, dass fast alle wahnsinnig sind. Das ist jedenfalls meine Theorie. Es gibt ja nur ganz wenige, die nicht wahnsinnig sind. Der Dienstwein? Danke. Brauchen Sie sonst noch was? Momentan nicht. Geht's Ihnen gut? Passt schon. Wenn Sie mich brauchen, dann rufen Sie. Ich bin immer für Sie da. Ja, die Firma dankt. Da haben Sie ja eine richtige Verehrerin. Ja, es geht ihr ziemlich schlecht. Sie führen das darauf zurück? Ja, auf was denn sonst? Prost. Prost. Sagen Sie mal, fühlen Sie sich manchmal einsam? Wieso? Ich frage nur. Schließlich muss ich der Sache auf den Grund gehen. Welcher Sache? Na, warum Sie Ihren Lebensmittelpunkt praktisch ins Wirtshaus verlegt haben. Also wenn ich mich einsam fühle, dann ziehe ich los und mache ein paar Verhöre. Also das wird mich nicht befriedigen. Ja, das sehe ich. Woran sehen Sie das? An Ihrem blauen Auge. Ah. Ja, ich bin schon heftiger vermöbelt worden, so ist es nicht. Aber das nehme ich in Kauf. Ich will leben. Mich lebendig fühlen. Ja, natürlich. Es ist alles immer so wahnsinnig kompliziert. Sie haben ja nichts dagegen, wenn ich mich ein bisschen daher setze. Wissen Sie, was der Wirt zu mir gesagt hat? Er stellt jetzt sein Privatvergnügen ein, weil ich angeblich zu laut bin im Bett und außerdem alles schmutzig mache. Muss ich mir sowas sagen lassen? Ja, Sie sind ihm wahrscheinlich lästig. Auf einmal? Jahrelang habe ich herhalten müssen, weil in Bezug auf seine Frau die Luft raus ist. Und jetzt mache ich auf einmal sein Bett schmutzig. Ja, bin ich denn ein Haufen Dreck, den man wegkehrt? Ja, mich brauchen Sie dann nicht fragen. Ich bin erst zuständig, wenn irgendwo der Geduldsfaden reißt. Soll ich das jetzt schlucken, das ich ausgedehnt habe? So wie ich jahrelang sein Zeug geschluckt habe? Ich frage Sie als Stammgast. Ich möchte wissen, was die Stammgäste dazu sagen, wenn jetzt auf einmal eine Tschechin ihr bedient. Ist also soweit. Irina heißt. Viel mehr weiß ich auch nicht. Und dass ich sie anlernen soll, das wird obendrein von mir verlangt, dass ich ihr alles zeigen soll. Vielleicht soll ich auch noch zeigen, wie das Hosendeal vom Wirt aufgeht. Entschuldigung, aber wir haben hier ein Gespräch. Ich habe auch ein Gespräch, und zwar mit einem Stammgast. Als Kellnerin mit einem Stammgast. Ich bin zwar nicht mehr lange Kellnerin, aber noch bin ich's. Und letzten Endes bin ich auch ein Mensch. Das bestreitet ja niemand. Haben Sie ein Festgehalt? Ja, wieso? Dann sollten es die wenigen Männer, die Augen rein festgehalten haben, in Ruhe lassen. Wozu brauchen Sie überhaupt einen Mann, wenn Sie ein Festgehalt haben? Das frage ich mich auch manchmal. Man braucht sie doch nur eine halbe Stunde. Hinterher sollte man sie erschlagen, so wie dieses Insekt es macht. Meinen Sie die Gottesanbeterin? Heißt sie so? Ja, es passt ja. Die erschlägt das Männchen aber nicht. Sie frisst es einfach auf. Boah, Respekt. Wie ist es eigentlich, Herr Kriminalrat? Mit was muss ich denn rechnen, wenn einmal ein Unglück geschieht? Was für ein Unglück? Zum Beispiel, wenn ich den Wirt aus Versehen mein Messer reinrenne. Sagen wir mal 20 Mal. Das kommt aufs Gericht an. Wie die das beurteilen? Ob das als Totschlag gewertet wird oder als Mord? Ja, wollen Sie da genaue Zahlen wissen? Doch, das interessiert mich. Also ein Totschlag bringt Ihnen bis zu 10 Jahre, von denen Sie bei guter Führung 7 oder 8 absitzen müssen. Mhm. Ein Mord bringt Ihnen lebenslänglich. Das ist dann in der Praxis, wenn Sie sich im Gefängnis einigermaßen benehmen. 20 Jahre. Da ist also nur der Totschlag interessant. Wird das auf die Rente angerechnet, die Jahr, die man da eingesperrt ist? Wenn Sie im Gefängnis eine Ausbildung machen? So was geht? Sie können sogar eine Meisterprüfung machen. Zum Beispiel als Friseuse. Das wäre möglich. Das wird ja immer interessanter. Computerkurse, es gibt inzwischen alles. Aha. Es haben sogar manche ihre künstlerische Ader im Gefängnis entdeckt, weil es da einfach weniger Ablenkung gibt. Kann ich dort auch in meinem Alter noch Friseuse werden? Da spricht nichts dagegen. Friseuse, das könnten Sie ja von der Intelligenz her packen. Und von was hängt das ab, ob es ein Totschlag oder ein Mord ist? Naja, Mord ist bei niedrigen Beweggründen, wenn es geplant ist sozusagen. Also vorsätzlich, wie es in der Amtssprache heißt. Eine Ausbildung als Friseuse ist ja kein niederer Beweggrund. Na, da darf ich vorsichtig sein, weil das klingt schon sehr nach Vorsatz. Und das, worum es Ihnen eigentlich geht, nämlich, dass Sie sich rächen für diese diversen Gemeinheiten, das kann durchaus als niederer Beweggrund gewertet werden. Ja, wenn Sie allerdings 2 Promille Intus haben, oder sagen wir lieber 3, dann schaut es eher nach einem Totschlag aus, erfahrungsgemäß. Also ein Vollrausch wird auf alle Fälle angesagt. Nein, in Deutschland schon und in Bayern sowieso. In Frankreich kriegen es mildernde Umstände, wenn die Leidenschaft im Spiel ist. Eifersucht und solche Sachen. Bei uns wird kulturbedingt der Vollrausch honoriert. Ja, Susanne, was hockst denn du schon wieder da rum? Ja, sind doch sonst keine Gäste da. Dann spülst die Gläser, putzt die Theken oder machst die sonst irgendwie nützliche Zeug. Ich doch nicht fürs Rumsetzen. Faules Lurder. Sehen Sie, Herr Kriminalrat, so ist er. So ist er immer. Wollen Sie es haben? Was? Die Gerda. Von mir aus können Sie es haben. Frei Haus, nehmen Sie es mit. Wieso? Die hockt doch nicht umsonst da und bei einer rum. Ich hab doch Augen im Kopf. Na, ich halt mich da raus. Na, ich darf einer glatt abtreten. Und ein Bier und ein Schnaps gratis dazu. Quasi ein Herrengedeck. Drecksau, du Dreckige. Die Kellnerin war so heftig aufgesprungen, dass ihr Stuhl umgefallen ist. Sie hatte dabei nach der Weinflasche gegriffen, aber Kreuzeder hat ihren Unterarm gepackt und festgehalten. Sie hat ihn lange angesehen. Dann hat sie die Flasche wieder losgelassen. Der Wirt hat nicht so recht gewusst, was er davon halten soll. Aber Kreuzeder hat gesagt, lass uns die Flasche ruhig da, Gerda, die ist ja noch halb voll. Daraufhin hat sie ihm zugenickt und ist rausgegangen. Der Wirt hat sich zu uns hergesetzt und ihr Glas genommen und hochgehoben. Es war ja noch Wein drin. Ja, dann sag ich erst einmal Prost. Prost. Prost. Früher, in meinen goldenen Zeiten, da hat es klang, wenn ich zu einer gesagt habe, schleichte. Damit war es erledigt, weil früher, da haben die Frauen einen Stolz besessen und an den hat man appellieren können. Aber welche Frau hat heute noch einen Stolz? Ich finde, dass ihr Kellnerin eine Menge Stolz besitzt. So, finden's. Wissen Sie, was die zu mir gesagt hat? Wenn du mich abservierst, dann lade ich deine Frau zum Kaffee ein und dann wird geplaudert. Also wenn das keine üble Drohung ist. Ja, glaubst du denn, ihr Frau weiß von nix? In dem Punkt bin ich konservativ. Ich hab das alles von ihr ferngehalten, weil die Ehre, die ist mir heilig. Schon aus Gewohnheit. Ja, könnten Sie sich denn eine Scheidung leisten, man, finanziell? Eben nicht. Wenn meine Frau abdampft, krallt sie sich das halbe Wirtshaus. Die Gerda, die muss ja Ruhe geben, sonst kann ich einpacken. Wir, daher ist denn das eigentlich inzwischen, ich frage bloß aus Interesse. Was meinen Sie? Also, klitzekleine Drohung. Also, dass mir jemand sagt, ich bin kein Spaßvogel. Die Weißrussen machen sowas. In Moldawien. Aber da kenne ich mich ja weniger aus damit. Ich habe ja immer mit Radikallösungen zum Tun. Und wie sind da die Preise momentan? Warum wollen Sie denn das wissen? Ja, nur so. Man will ja ein informierter Bürger sein, damit man mitreden kann. Ja, so viel wir wissen, laufen diese Geschäfte momentan ab 1.000 Euro. Das ist geschenkt. Ja, ein Menschenleben ist halt nichts mehr wert. Und für uns bedeutet das immer wieder ein Haufen ungeklärter Fälle, um nicht zu sagen unklärbarer. Fliegt sowas nicht auf? Was willst du denn machen? Die Täter haben eine Top-Ausbildung, die beste überhaupt auf dem Gebiet. In dem Geschäftsbereich sind jetzt eine Menge Albaner aktiv und die waren alle bei der UGK. So. Da haben wir einen. 1.000 Euro, sagen sie. Wie kommt man an den Albaner so ran, an den Albaner? Ich frage nur aus Interesse, man weiß ja nicht. Ich darf ja noch gar nicht sagen. Aber versuchen Sie ein Glück, halt einfach in Pilsen oder in Prag. Gehen Sie ins Puff, fragen Sie. Ja, freilich. Weil die Puffs dort sind längst unter albanischer Kontrolle. Die Albaner haben die Russen regelrecht rausgeschossen. Aber wenn ich Ihnen einen persönlichen Rat geben darf, halten Sie einen da lieber fern. Ich halte mich da auch fern, soweit es in meinen Beruf geht. Weil ich hätte sowieso nur an einen Warnschuss gedacht. Ja, das macht der Albaner nicht. Die machen keine halberten Sachen. Ich hätte an einen Besuch denkt. Jemand, der bei der Gerda vorbeischaut und ihr selber gar nichts tut, der soll da bloß was kaputt machen von ihren Sachen. Einfach damit klar ist, dass jeder Schritt, den sie unternimmt, Konsequenzen hat. So ein Besuch hat natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn Orientale aufkreuzt in Form eines Russen oder so. Prost. Prost. Prost. Die Zech geht heute aufs Haus. Was haben sie denn gehabt? Nur 8 Weißbier, glaube ich, 2 Schnaps und der Wein. Also wenn es nach dem geht, was auf dem Bierviertel steht. Passt schon. Dankeschön. Kennen Sie Russen, die sowas machen? Von mir aus kann es auch ein Weißruss sein. Ja, sowieso. Aber ich habe Ihnen schon viel zu viel verzeiht. Außerdem ist Ihr Kennerin doch ein armes Luder. Soll ich vielleicht zuschauen, wie sie meine Ehe zum Platzen bringt? Nein, ich misch mich doch nicht ein. Aber muss denn das sein, dass Sie die rausschmeißen? Eine Tschechin kriege ich für die Hälfte. Ich habe ja schon eine. Ich kann es mir einfach nicht mehr leisten, so viel Geld zum Fenster rauszuschmeißen. So, jetzt muss ich bisseln. Erwarten Sie noch weitere Gesprächspartner? Ich erwarte gar nichts. Also, ich bin fassungslos. Trinken Sie doch noch ein Schlückerl. Nein, ich trinke jetzt nichts mehr. Ich überlege gerade, ob ich nicht umgehend die Staatsanwaltschaft einschalten muss. Sie haben dieser aufgebrachten Kellnerin Ratschläge gegeben, wie sie sich im Falle einer Bluttat mildernde Umstände verschafft. Und Sie haben diesem dubiosen Wirt Hinweise gegeben, wenn ein Auftragskiller kommt. Ja, sagen Sie mal, ist Ihnen überhaupt klar, welchen Straftatbestand Sie damit erfüllt haben? Sie, das ist Beihilfe zum Mord. Ihre Aufregung ist für die Katz. Dass man in Bayern mit einem Vollrausch vor Gericht bessere Karten hat, weiß doch bei uns jedes Kind. Der wird ja sich ruhig in Pilsen in der Puff gehen und noch einen Auftragskiller fragen. Da handelt es nämlich ein Trachprügelei und sonst nichts, weil da kommt auch einen tschechischen Hausmeister. Und was ist da mit den Albanern? Die sitzen doch da nicht rum. Die tauchen ab und zu zum Kassieren auf und verschwinden gleich wieder. Weil so dumm sind die auch nicht, dass die auf einen Russen warten, der es da schießt. Jedenfalls haben Sie hier in betrunkenem Zustand Spezialkenntnisse aus dem Morddezernat weitergegeben. Und das kann ich nicht auf sich beruhen lassen. Ich werde der Dienstaufsicht in Landshut meine Bedenken melden und dann sollen die entscheiden, ob Sie überhaupt noch tragbar sind im Polizeidienst. In Landshut gelten Sie schon längst als Unruhestifterin. Wenn es nach innen geht, gibt es doch bei der Polizei mehr Alkoholiker als im Bundestag. Das habe ich nie behauptet. Aber darauf läuft es doch hinaus. Der Brief, den ich nach diesem Gespräch im Grauen Raben an die Dienstaufsicht geschrieben habe, enthält vor allem 3 Punkte, die ich als bedenklich eingestuft habe. Erstens, Kriminalrat Kreuzeder ermittelt nur, wenn ihn ein Fall interessiert. Alles andere lässt er liegen oder kehrt es unter den Teppich. Zweitens, Kriminalrat Kreuzeder ist auch nach seiner Beförderung immer noch ein Alkoholiker. Drittens, Kriminalrat Kreuzeder ist unberechenbar und gemeingefährlich, wenn er betrunken ist, und das ist er immer. Um meine Bedenken zu unterstreichen, habe ich alle 5 Aktenordner, die Kreuzeders ehemaliger Vorgesetzter Becker über ihn angelegt hat, kopiert und meinem Schreiben beigelegt. Die Dienstaufsichtsbehörde hat mir geantwortet, dass sie sich mit diesem Fall befassen werden wird, dass es aber aufgrund der Fülle des Materials einige Zeit dauern werde, bis sie zu einer Einschätzung gelangen. Bis jetzt habe ich aber dazu nichts mehr aus Landshut gehört. Im Grauen Raben hat sich derweil die Situation zugespitzt. Was dort passiert ist, steht ja zum Teil in den Gerichtsakten, aber eben nur zum Teil. Die Beteiligten, also die, die das überlebt haben, waren vor Gericht weitgehend nüchtern und entsprechend gehemmt. Nach allem, was ich inzwischen weiß, war es so, dass die Bichler an dem besagten Tag so betrunken war, dass sie den Inhalt eines Bierglases, das für Kriminalrat Kreuzeder bestimmt war, auf dem Weg zu seinem Tisch zur Hälfte verschüttet hat. Das ist jetzt aber nicht gut eingeschenkt. Entschuldigung, heute ist mein letzter Tag, da lasse ich mir nichts nachsagen. Da wird eingeschenkt, dass es nur so rauscht, das garantiere ich. Die Bichler ist also mit dem halbvollen Glas wieder zurück zur Theke gewankt, um es wieder voll zu schenken. Haben Sie heute was Besonderes vor? Überhaupt nicht. Das habe ich mir gedacht. Wo ist denn der Wirt? Der ist nach Straßluder und holt die Irina. Die Irina? Ist das die Tschechin? Das ist sie, selbige, von der sie in Zukunft ihr Bier kriegen. Wo hat er denn die Irina her? Ja, klar, von einem Taxifahrer. Wenn sie mich fragen, dann ist es ein Puff. Aber mich fragt ja keiner. Das muss nicht sein. Doch. Die Weiber, die im Puff arbeiten, werden früher oder später nervös. Und dann wollen sie Schlagersängerin werden oder Kellnerin oder zumindest heiraten. So, jetzt wird richtig eingeschenkt. Sie haben mir mal gesagt, dass Sie die neue anlernen sollen. Ja, ich soll ihr alles zeigen. Jawohl. Heut. Ja, war denn sonst? Gestern war ein Russe bei mir. Oder war es vielleicht nur der Weißrusse? Egal. Er hat einen Zettel dabei gehabt. Auf dem ist mein Name gestanden und meine Adresse. Er hat mich gefragt, Gerda Bichler. Und ich habe gesagt, ja, wieso? Sonst habe ich gar nichts gesagt. Und jetzt sind meine Möbel kaputt. Ich habe nur gesagt, ja, wieso? Und jetzt ist alles kaputt. Haben Sie eine Hausratsversicherung? Sie meinen, dass ich noch was kriege für die Möbel? Wenn Sie versichert sein, vielleicht. Na, ich habe nichts. Mit dem Glas unterwegs hat sie dann wieder einen Gutteil des Inhalts verschüttet. Diesmal hat sie es aber selber gemerkt, ist stehen geblieben und hat die Pfütze betrachtet. Es macht nichts. Oh, da ist es was daneben gegangen. Machen Sie noch drüber keine Gedanken. Ich muss nachschenken. Um Gottes Willen, bringen Sie mir das Glas, wie es ist. Sie hat das Bierglas gemustert, hat es ausgetrunken und hat Kreuzeder ein leeres Glas hingestellt. Haben Sie was dagegen, wenn ich mir das nächste Glas selber zapfe? Das ist mir wurscht. Wollen Sie auch noch eins? Gern. Wie der Kreuzeder dann hinter der Theke gestanden ist und Bier gezapft hat, ist der Wirt gekommen. Der war auch betrunken. Jedenfalls hat er schon Mühe gehabt, einigermaßen gerade zu gehen. Er hat eine junge Frau dabei gehabt, die war auf Speed. Die hat sich ganz gehetzt umgesehen, mit ruckartigen Bewegungen, wie ein Vogel. Was ist denn da los? Nix. Warum schwimmt da lauter Bier auf dem Boden? Keine Ahnung. Das war schon. Da, das ist die Irina. Der zeigst jetzt alles und dann schleichst du. Und wenn du auch nur ein einziges Sterbenswörterl zu meiner Frau sagst, dann geh mehr kaputt wie deine lächerlichen Möbel. Haben wir uns da verstanden? Absolut. Meine Möbel waren also lächerlich. Genauso lächerlich wie du. Die Bichler ist hinter die Theke gewankt und hat eine Mass Starkbier eingeschenkt. In einen von diesen Steinkrügen. Aus welchem Puff kommst du? Gentleman Club. Sauber. Ich zeig dir jetzt alles, was du wissen musst. Alles. So ist recht, die Mass kannst du gleich mir bringen. Und ob ich dir die bringe? Die Bichler ist auf ihn zugetorkelt, hat ausgeholt und zugeschlagen. Das Bier ist umhergespritzt, aber der Schlag ist daneben gegangen und hat die Bichler umgerissen, weil der Wirt ausgewichen ist. Die Irina hat den Krug blitzschnell vom Boden aufgehoben und hat ihn dem Wirt über den Schädel gezogen. Der ist umgekippt, hat noch einen fahren lassen und dann war eine Ruhe. Der Kreuzeder hat gelacht. Zu diesem Zeitpunkt hat er allerdings noch nicht gewusst, dass das der letzte Pfurz war, den dieser Gastwirt in die Welt gesetzt hat. Der Notarzt hat praktisch nur noch eine Leichenschau gemacht. Kreuzeder hat die Täterin gleich an Ort und Stelle verhört. Der Mullinger ist tot. Ist ja nicht klar, was das heißt. Dem sein Kopf hat den Biergrad nicht ausgehalten. Da müssen sie ja ganz schön drauf gehabt haben. Wie ist denn ihr Name? Irina. Weiter? Nakova. Irina Nakova. Und von wo sind Sie? Gentleman Club. Nein, ich meine ursprünglich, wo Sie herkommen. Wo zu Hause? Krasnoborsk. Ist das in Russland? Ist Ukraine. Haben Sie Papiere? Ja, Passport. Hab ich. Beauty Dancer steht da in dem Visum. Sie haben eine Arbeitserlaubnis als Schönheitstänzerin. Kennen Sie das überhaupt? Kann ich tanzen. Und was haben Sie da im Gentleman Club gearbeitet? Beauty Dancer. Ja, das glaube ich nicht. Das ist doch ein Bordell, der Gentleman Club. Warum haben Sie den Mullinger erschlagen? Möchte ich bitte sehr nach Hause zu meiner Mama. Ja, das wird schlecht gehen. Sie haben hier einen Mann erschlagen. Möchte ich trotzdem zu meiner Mama, bitte. Ist Ihnen überhaupt klar, was Sie gemacht haben? Was? Ist Ihnen klar, dass der draufgehen kann bei so einem Schlag? Habe ich meinem Papa versprochen, dass ich schicke Geld mit Post. Aber Geld ist immer weg. Du zahl, Eisenbahn, du zahl, Visum, du zahl, Zimmer, du zahl, Hausmeister, zahl, Gummi, zahl alles. Was alles? Ich frage, was alles? Geld immer weg. Mama hat gesagt, Irina bleibt zu Hause. Haben Sie irgendwas geschluckt? Oder gespritzt? Oder Rauschgift? Nix Rauschgift. Irgendwelche Medikamente? Was? Ja, Tabletten jetzt. Geben Sie mir eine Handtasche her. Und für was sind die gut? Ist für Angst. Habe ich immer Angst. Aber wenn ich nehme, ist es gut. Und die? Ist für traurig, dass ich bin nix traurig. Und die da? Die ist für Power. Ohne diese kein Power. Ja, bitte, darf ich jetzt gehen heim zu meiner Mama? Das wird nicht gehen. Amsterdam? Was willst du denn in Amsterdam? Nix. Auch bei einem weiteren Verhör hat die Nakova Kreuzeders Frage, warum sie zugehauen hat, nicht beantwortet. Sie hat sich zwar nicht mehr in Schweigen gehüllt, aber sie hat dazu immer nur gesagt, weiß ich nix. Er ist dann nach Straschroda gefahren und in den Gentleman Club gegangen. Nachts. Und ohne Amtshilfe von der tschechischen Polizei zu beantragen. Also als ganz normaler Kunde. Als andere, hat er gesagt, bringt nur Papierkram und macht viel zu viel Wirbel. Straschroda liegt gleich hinter der Grenze, hat 2.500 Einwohner, 2 Spielbanken und 18 Bordelle. Der Gentleman Club ist im Keller eines ehemaligen Hotels. Die Wände der Treppe, die hinunterführt, sind zur Einstimmung schon mal mit roter Ölfarbe gestrichen. Üblicherweise legen die Frauen, die dort tätig sind, vor dem Kunden einen Striptease hin, eine nach der anderen, und der sagt dann dem Barkeeper, mit welcher er auf ihr Zimmer gehen will. Der Kreuzeder hat bei dieser Prozedur allerdings bei jedem Strip ein Weißbier gezischt und einen Schnaps runtergekippt und ist prompt eingeschlafen. Die Frauen waren ratlos und der Barkeeper hat ihn geweckt, indem er ihn am Ohr gezogen hat. Hey, Börschler, aufwachen. Was? Wie ist denn schön brauchen dein Hotel und schläfst auch schon mal deinen Rausch aus? Ich bring mir noch ein Weißbier und einen Obstler. Ah, wir sind ja nicht auf dem Oktoberfest. Wo sind denn die ganzen Weiber hier? Da waren doch gerade noch lauter locker die Weiber. Ja, ja. Die haben sie alle schon wieder angezogen. Jetzt einer aussuchen können. Aber so wie du jetzt beieinander bist, ist sowieso alles zu spät. Ein Weißbier und ein Obstler möchte ich. Na, du kriegst jetzt gar nichts mehr, weil du bloß die anderen Gäste verschreckst. Du zahlst jetzt und dann verschwindest gefälligst. 8 Weißbier hast gehabt und 8 Obstler. Macht 160 Euro, geradeaus. Was? Ja, ja. Wieso? 10 Euro das Bier, 10 der Schnaps. Das ist doch Wucher. Börschler, das ist hier ein Nachtclub. Und kannst du dir auch schauen, hast du mich? Ich möchte jetzt den Geschäftsführer sprechen. Ja, ja, ich bin der Geschäftsführer. Zahlst du jetzt oder willst du Ärger? Also drogenlos in dir schon gar nicht. Mirko! Der Barkeeper hatte selbst schon eine Bodybuilder-Statur, aber der Hausmeister war noch mal ein ganzes Stück breiter. Chef, ich muss den Säufer hier überzeugen, dass er seine Zeche zahlen muss. 160 Euro. Aber bitte, mach's auf der Treppe. Ich mach kein Blut auf dem Teppich rum. Okay. Ja, 160 Euro. Na, kriegst es. Geht doch. Kreuzeder ist danach schnurstracks zum Polizeirevier gestiefelt. Frau Sim? Ich möchte eine Anzeige machen. Und zwar wegen Wucher und Raub und andere Sachen. Im Gentleman Club. Niemetzki? Ja, ich bin Deutscher. Muss kommen Tlumatschnik. Was? Tlumatschnik, Interpreter, Dolmetsch. Von mir aus. Der Polizist hat ein Telefonat auf Tschechisch gemacht und Kreuzeder hat warten müssen. Seine Bitte um ein Getränk ist abschlägig beschieden worden. Nach einer Stunde ist der Barkeeper aus dem Gentleman Club gekommen. Die Polizeibeamten wechselten zunächst ein paar Sätze auf Tschechisch mit ihm, dann befasste er sich mit Kreuzeder. Ah, du schon wieder. Was willst du? Ich warte auf den Dolmetscher. Ja, ich bin der Dolmetscher. Ja, also mir sind unter Androhung von Gewalt, ist mir Geld abknüpft worden. Bist du ein Spaßvogel oder was? Außerdem habe ich den Verdacht auf Zwangsprostitution. Ich fürchte, ich habe mich verhört. Du bist hier in einen Freundeskreis reingeplatzt und hast dich daneben benommen. Hast du es immer noch nicht kapiert? Jetzt übersetzt du gefälligst mal meine Anzeige. Der Barkeeper hat sich mit dem Polizisten ein bisschen auf Tschechisch unterhalten und sich dann wieder Kreuzeder zugewandt. Du kannst jetzt erst schon mal deinen Rausch in der Arrestzelle ausschlafen und ich überlege mir in der Zwischenzeit, wegen was ich dich alles anzeige. Zeugen habe ich nämlich jede Menge. Lukas, eine Listini. Dein Ausweis soll es herzeigen. Kreuzeder hat seinen Polizeiausweis hervorgekramt und ihn dem Polizisten vor die Nase gehalten. Der war plötzlich der deutschen Sprache mächtig, hat sich entschuldigt und den Revierleiter angerufen. Innerhalb von 5 Minuten war der da, unrasiert und nicht mehr ganz nüchtern. Nachdem er sich kurz mit dem Barkeeper unterhalten hatte, hat er Kreuzeder in sein Büro gebeten. Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Inspektor. Kriminalrat. Ja, ja. Ich bin Major Cemcik und ich leite die Polizei von Strasruda. Wieso ist ein Dorfpolizist Major? Nein, nein. Frage ist, wieso ist Major Dorfpolizist? Sie sind doch kein Militär. Sind Sie Geheimdienstoffizier? Na, war ich in Abteilung, was es jetzt nicht mehr gibt. Wissen Sie, früher war Sozialismus gut und Kapitalismus war böse. Jetzt ist Kapitalismus gut und Sozialismus ist böse. Also, was kann ich für Sie tun? Haben Sie keine Probleme mit den ganzen Bordellen in Strasbourg? Bordelle? Sind für deutsche Kunden. Neues Gesetz sagt, alles erlaubt. Haben Sie sich schon mit den Frauen da drin angeschaut? Ja, ja, weiß ich. Sind Frauen aus Russland, aus Ukraine, aus Rumunsko, Rumänien, aus Moldawien. Neues Gesetz sagt, wenn Frauen haben Visum, alles ist gut. Bei uns hat das BKA untersucht, wie die russische Mafia arbeitet. Ja, ja, kenne ich. Rostock-Bericht, weiß ich. Dann wissen Sie aber auch, dass die Frauen über die Beschaffung der Visa geködert werden. ihr neues Gesetz verschafft der russischen Mafia quasi ein Monopol auf die Lieferung von Frauen für das Sexgeschäft. Hab ich Ihnen gesagt. Was früher war besser, heute ist gut. Also, was kann ich für Sie tun? In Eisenreit hat eine Frau, die hier im Bordell gearbeitet hat, einen Gastwirt erschaffen. Ja, habe ich gelesen, Bericht. Ja, war aus Gentleman Club, ja. Ja, ich möchte gern wissen, warum. Der Wirt hat ihr einen Job als Kellnerin angeboten. Ja, was sagt sie? Sie will warm zu ihrer Mama in die Ukraine. Meine Leute sagen, sie wollen anzeigen, Gentleman Club. Die haben mir Prügel angedroht, wenn ich nicht 10 Euro pro Schnaps zahle. Der Chef von Gentleman Club ist von Deutschland, ist von Eisenreuth. Ja, und sein Chef sitzt wahrscheinlich in Moskau. Habe ich Ihnen gesagt, was früher war böse, ist heute gut. Ja, ich hab schon verstanden. Von mir kriegen Sie jetzt Becher auf, hm? Umsonst. Der Major hat eine Schnapsflasche aus dem Schreibtisch geholt, ja, und die beiden haben ausgiebig gezecht. Schließlich hat Major Cemcik tschechische Lieder gesungen und Kreuzeder hat mitgesumpt. Ein paar Tage später ist bei ihm in Passau ein Päckchen ohne Absender eingetroffen. In dem waren Tonaufnahmen drin. Offenbar hatte der Major die Bordelle verwanzen lassen und auch die Mikrofone etlicher Handys für seine Zwecke genutzt. Die erste Aufnahme ist vermutlich aus dem Gentleman Club. Sie war fein säuberlich nummeriert und mit Datum und Uhrzeit versehen. Es war 2 Uhr nachts. Wie geht denn der Deckel auf? Musst du treten auf diesen schwarzen Knopf. Oh weh. Ja, da kann ich jetzt nichts dafür. Musst du alles kaputt machen? Was hast du gemacht? Der Eimer ist umgefallen. Aber die klangen nicht an die ganzen Gummis. Die kannst du selber aufklauben. Sag mal, sind die alle von heute? Von gestern und heute. Das sind ja... Wie viele Kunden hast du so pro Nacht? Immer zu viel. Das kommt davon, weil du eine Schönheit bist. Das ist dein Pech. Hab ich immer Pech. Du gefällst mir immer besser. Dich nehme ich beim nächsten Mal wieder. Du bist mein großes Liebe. Ja, du meinst wohl dein dickes Liebe mit dickes Geldbeutel und schönes Wirtshaus im reichen Deutschland, oder? Das glaubst du? Du glaubst nicht? Ich bin nicht blöd. Ich hab 144 Kilo. Macht nix. Außerdem bin ich total hässlich. Meinst du, das weiß ich nicht? Die Frauen sind schon von mir erschrocken, da war ich noch im Kinderwagen. Die haben zu meiner Mutter gesagt, um Himmels Willen ist der aber ein hässliches Kind. Wie kann Gott sowas zulassen? Und deine Mutter? Die hat gesagt, das gehört mir nicht. Das gehört meiner Schwester. Ich pass bloß drauf auf, weil sie es nicht haben möchte. Du bist groß und stark. Ja, das stimmt. So, du magst es, gell? Wenn ich brutal bin, gibst du zu. Weiß nicht. Aua, du tust mir weh. So, gib so ist das. Aua. Gib's zu. Ich geb zu. Ja, das kalte Geld, du dreckige Hure, du Mist, du verdammtes Dreckschau. Was? Ich glaub, dein einziges Wort von wegen Liebe. Das einzige Wort, was ich dir glaub, das ist, wenn du ausschreist. Schrei. Ja, so ist recht. Ja, heul nur. Du gehst gestraft für deine Schönheit, dass das weißt. Haben mich alle geliebt. Immer. Schöne Irina, was ist dieses Kind schön? Hat mich mein Vater geliebt, mein Onkel, meine Brüder alle. Leider zu viele Male. Ah, das hat dir doch gefallen, gib's zu. Weiß nicht. Hab ich gedacht, komm ein Gentleman, krieg ich viel Geld und schöne Kleider und guter Mann und mit großem Haus und Mercedes, aber nix. Ja, das ist doch klar. Wer nimmt denn schon eine aus dem Puff? Warum nix? Na, wenn er nur noch Sperma im Hirn hat, dann vielleicht, aber sonst bestimmt nicht. Wenn du einen guten Mann kennenlernen willst, der ein gescheites Bankkonto hat, dann musst du Kellnerin werden. Meinst du? Ja, sowieso. Die andere Aufnahme ist von dem Tag, an dem es dann passiert ist, das Unglück. Meine Frau, der fährst du mal nichts merken. Ist das klar? Wieso? Weil ihr das halbe Wirtshaus gehört. Du hast gesagt, du bist geschieden. Ja, das hast du falsch verstanden. Dass ich mich scheiden lassen will, hab ich gesagt. Aber das ist nicht so einfach. Das Geld habe ich nicht, dass ich sie auszahle. Verstehst? Ich nichts verstehe. Was ist denn da so schwer zum Verstehen? Du brauchst Geld? Genau. Hab ich schon mal gehört, dass alle brauchen Geld. Na, sowieso. hab ich nichts. Du hast gesagt, du brauchst Kellnerin. Ja, auch. Aber wenn jetzt ein Gast mehr will, dann haben wir ein Zimmer dafür mit Dusche und einem Klo. Verstehst? Ist nichts schwer zu verstehen. Dir haben sie alles abgeknöpft, oder? Deine russischen Flaschen. Ben, ich bin viel nervös. Habe ich Schultern, ja? Habe ich Fehler gemacht? Muss ich fahren nach Amsterdam? Kenne ich einen Mann in Amsterdam? Was kann mir helfen? Vielleicht, weiß nicht. Oh, wie brauche ich Geld für Eisenbahn nach Amsterdam? Also, aber du spinnst wohl. Dann kriegst du alles zurück, doppelt von diesem Mann in Amsterdam. Gar nichts gebe ich dir. Kriegst du was auf die Nuss? Du arbeitest jetzt im grauen Raum, das ist ausgemacht und fertig. Oh, Nikita findet mich auf ganze Welt. Muss ich meine Schulden zahlen, sonst wird Nikita böse. Du weißt nichts. Wenn Nikita kommt, ist besser, ich bin in Amsterdam. Ich kenne keine Nikita. Bei so einer Sache möchte ich kein Richter sein. Aber das Gericht hat sich an die Buchstaben gehalten und vor allem die Frage erörtert, ob das Ableben des Wirts jetzt ein Totschlag war oder ein Mord. Bei Kreuzeders Aussage hat es einen Eklat gegeben. Erst hat er behauptet, dass die meisten Menschen sowieso nicht wüssten, was sie tun und alles von der Gnade Gottes abhänge. Das hätte schon Martin Luther festgestellt. Dann hat er mit Bibelzitaten um sich geschmissen, sodass der Staatsanwalt ihn gefragt hat, ob er betrunken sei. Er hat geantwortet, das Gericht sei doch für diesen Fall gar nicht zuständig und ist daraufhin des Saals verwiesen worden. Rausgekommen ist eine Haftstrafe von 15 Jahren für die Irina Nakova. Die Gerda Bichler ist zu 1,5 Jahren verurteilt worden, weil sie ja daneben gehauen hat und zur Tatzeit 2,9 Promille hatte. Diese Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Aber dann ist etwas Seltsames passiert, was in der bayerischen Kriminalgeschichte wahrscheinlich so noch nicht vorgekommen ist. Die Irina Nakova sollte nach Straubing verlegt werden und die Gerda Bichler aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen. Aber die Bichler ist in Straubing gelandet und die Nakova ist auf freien Fuß gesetzt worden. Weil im Computer die Namen auf den Papieren vertauscht worden sind. Kreuzeder sagt, das war die Hand Gottes. Aber wer da wirklich seine Finger im Spiel gehabt hat, darüber habe ich meine eigene Meinung. Das Ende vom Lied war, dass die Bichler natürlich sofort freigelassen werden musste und die Nakova verschwunden geblieben ist. Die Antwort des Dorfpolizisten von Krasnoborsk auf die Anfrage der bayerischen Justiz war völlig unleserlich. Kreuzeder und die Kellnerin. Kriminalhörspiel von Jörg Graser. Kreuzeder, Sigi Zimmerschied. Psychologin, Luise Kinseer. Kellnerin, Maria Peschek. Wirt, Martin Engler. Irina, Linda Olsanski. Barkeeper, Wilfried Hochholdinger. Polizist, Robert Frank. Major Cemcik, Marian Funk. Ton, Martin Eichberg. Technik, Eugenie Kleesattel. Komposition, Martin Eichberg. Regieassistenz, Cordula Dickmeis. Regie, Stefan Dutt. Produktion, Deutschlandradio Kultur 2011.